Für das Weihnachtsfest 2019 wünschen euch nur das Beste. Fischer und Göbel. Clermont. So war der Franzose vor 40 Jahren. Ein sanfter, mit gepflegten Fingern. Wunderbare, weiche, leichte Musik. Heute haben wir mit Macron den Prototypen des Diktators von morgen. Aber sag mal, Fischer, ist nicht Kleidermann eigentlich ein Belgier? Göbel, lass uns dazu Wikipedia befragen. Richard Clermont ist ein französischer Pianist. Die für ihn komponierte Musik ist publikumswirksam, unterhaltsam und wird gerne als romantisch verstanden. Kommt aus Paris. Okay, lass mich gucken. Geboren 28. Dezember 1953, Paris, Frankreich. Ja, französischer geht's nicht. Dann sind wir beim Thema und kommen zu Roland Neutert. Bei dem weiß ich ganz gewiss, er ist auch kein Belgier und hat seine Weihnachtsmusik selbst geschrieben. Na dann, wollen wir ihn uns mal anhören. Die Rehe, die Hasen, die schlafen im Wald. Der Frost ächzt im Baum und die Winde wehen kalt. Im Garten vorm Haus ist das Tor zugeschneit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Die Äpfel, die Nüsse, die stehen auf dem Tisch. Die Mutter bäckt Knusperle, zuckrig und frisch. Im Ofen, da prasselt ein saftiges Schein. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Das Kind in der Wiege ist munter und lacht und Lieder durchsummen die strahlende Nacht. Das Licht bricht das Dunkel und Jubel schallt weit. Fröhliche, fröhliche Weihnachtszeit. Wie es im Radio-Marabu-Terminkalender steht, ist Roland Neutert, soeben gehört, demnächst auch unser Gast. Und er kommt natürlich aus dem Osten, wie auch Ihre Gastgeber heute Abend und zur Adventszeit Fischer und Göbel. Wir haben ja ein besonderes Jahr, 2019. Genau, das sind 30 Jahre Weihnachten in Freiheit, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Das ist ein ganz besonderes Weihnachten dieses Jahr aus diesem Grunde. Alle haben in den letzten Wochen seit dem Herbst ihre Geschichten erzählt, was sie am

Zauber, der uns blendet und trügt. Kein fauler Zauber, der uns einfach feige belügt. Es gibt keine Brücken, die nicht tragen. Keine Straße krümmt sich im Kreis. Wie keine Rede, die nicht mehr sagt, als jedes Kind es schon weiß. Kein fauler Zauber, der uns blendet und trübt. Wir wissen, was wir wollen und dass nur Trost nicht genügt. Das Eis taut auf der Haut und wir werden jede Sehnsucht bemühen. Das Eis taut auf der Haut. Aus der alten Erde treibt neues Grün. Will keine Träume aus dem Kühlfach, keine Sattheit, die uns beschwert. Und das Misstrauen und der Hass werden aus den Herzen gekehrt. Kein fauler Zauber, der uns blendet und trügt. Wir wissen, was wir wollen und das nur Trost nicht genügt. Das Eis taut auf der Haut und wir werden jede Sehnsucht bemühen. Das Eis taut auf der Haut. Aus der alten Erde treibt neues Grün. Das Eis taut. Weißt du noch, damals, vor 30 Jahren, das erste Weihnachten in Freiheit, wieder mit Engeln und Christkind, Engeln und nicht mit der geflügelten Jahresendfigur. Oh ja, und jetzt sitzen wir hier 30 Jahre später in Frankfurt am Main in Freiheit. In Freiheit, ja. Ist eine schöne Frau, dass nicht nur ich sie liebe, weiß ich ganz genau. Und doch, es geht in Ordnung. Oh, wir finden uns irgendwo, wenn einer von uns mal wieder völlig am Ende ist, und ziehen uns wieder hoch. Denn nach dem Feuer wir so leer und die gesagten Worte stimmen alle nicht mehr. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Ich will dich. Auch wenn du jetzt aufstehst und wo anders hingehst, dann will ich es nicht wissen. Schenk mir noch mal einen Blick, einen von deinen Küssen, und dann will ich dich vermissen. Denn nach dem Feuer sind wir so leer und die gesagten Worte stimmen alle nicht mehr. Ich liebe dich. Ich brauche uns nie an. Du, ich glaub, wir haben Angst. Ja, jetzt haben wir gerade eine Message bekommen vom Radio Marabu Ethikrat. Ja, das ging offenbar doch zu weit. So viel Emotionen dürfen nicht sein, dann spielen wir was anderes. Hoppla, das haben sie uns auch nicht gestattet. Da bleibt ja eigentlich im Radio Marabu Weihnachtsflashback 2019 nur der nächste Programmpunkt. Kein Flashback ohne Bowie. Und das machen wir kurz und schmerzlos. Black Star, der Titeltrack des letzten Albums. In the fear of Amen. In the fear of Amen stands a solitary candle. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. David Bowie im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Damit sind wir schon bei der nächsten Rubrik Brecht hat Recht. Wir haben uns auf die Suche gemacht und haben tatsächlich zwei Weihnachtsgedichte von Brecht gefunden. Das erste heißt Maria und ist von 1922. Gefunden haben wir es auf dem Blog von Johanna Schall, der wir natürlich auch schöne Weihnachten wünschen. Es ist die Enkelin von Bertolt Brecht, Maria. Die Nacht ihrer ersten Geburt war kalt gewesen. In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich, den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu. Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham, nicht allein zu sein, die dem Armen eigen ist. Hauptsächlich deshalb ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem alles dabei war. Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte, später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war, Gesang liebte, Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königin zu leben und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit. Radio Marabu. Flashback. Ja, nach diesem Nachdenklichen stellen wir uns natürlich auch wieder die Frage, was machen wir 2019 mit Last Christmas? Die stellt sich ja, seit wir den Marabu Weihnachtsflashback machen, jedes Jahr. Aber bleibt dran. Jetzt kommen wir zu etwas Jazz. Genau, der Dezember 2019 gehört der Modern Soul Band, ein spezieller Musikmonat und hier ist sie. Viele junge Ziegen reißen sich vom Flock, wollen sie Lämmer kriegen, müssen sie zum Bock. Jawohl! Kriegt ab einen Schock, so entstand der Name Alter Sündenbock. Falsch und dumm, ich sag dir warum. Glaubt nicht, dass das Sünde sei, das ist nur Geschwätz. Schließlich geht es doch dabei um ein Naturgesetz. Gesetze muss man achten, bei Tag und auch bei Nacht. Denn die sieben Maten haben sich was gedacht. Ja, lach nur! Soul Band. Übrigens ist Hugo Larz von der Modern Soul Band demnächst im großen Marabu-Interview. Und ab Dezember 2019 starten bei uns die 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Das ist ein Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Und wir spielen jetzt schon mal ein bisschen Jazz. Ein Künstler, der in dem Buch nicht stattfindet, auch nur ganz, ganz knapp verfehlt, Kamasi Washington, ist aktuell und oft zu hören auf Radio Marabu, Fist of Fury. Thank you. Yeah! Kamasi Washington. Jo, gewaltig klingt das. Jazz ist ja angeblich kein Musikstil oder keine Musikrichtung, sagen wir es mal so, sondern ein Lebensgefühl. Ich glaube, das trifft auf viele Sachen zu, die wir in den nächsten Monaten auf Radio Maribo hören werden. Ein Künstler oder eine Künstlerin, besser gesagt, die auf jeden Fall in den 111 Jazz-Alben, die man unbedingt gehört haben muss, dabei ist, ist Nina Simone. Wir hören sie jetzt mit Revolution aus den späten 60er Jahren. This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know. Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Right, can we start again? Now we got a revolution, 'cause I see the face of things to come. Yeah, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Alive and well on earth. Don't let us, don't be. Alright. Last Christmas in jedem Marabu-Flashback, sonst ist es kein Marabu-Flashback. Heute tasten wir uns aber besonders an dieses Werk heran, nämlich mit zwei Albumtracks von Wham. Aus dem Jahr 1983, ein Song von George Michael geschrieben, der von Kennern als sehr gut beschrieben wird. Wir werden uns jetzt das anhören. Hier sind Wham mit Nothing Looks the Same in the Light. Werk von George Michael kann man heute mittlerweile rückblickend so sagen. Last Christmas, das war ein Albumtrack von 1983. Es gab ja auch 1984 einen. Jo, wir tasten uns ganz langsam und behutsam ran. Wir zögern den Orgasmus noch ein wenig hinaus. Und zwar mit einem weiteren Albumtrack von Wham aus dem Jahr 1984, If You Were There. Der Hit des Albums war Wake Me Up Before You Go Go, das war aus dem Jahr 1984, Wham. So, und nun lässt es sich nicht mehr aufhalten, der Höhepunkt eines jeden Marabu-Weihnachts-Flashbacks mit Fischer und Göbel. Hier ist der Last Christmas. Weißt du, was mir bei diesem Titel noch auffällt? Das war ja das Gründungsjahr von Radio Marabu, 1984. 1984, oh Gott, die Zeit. Kommt gut in das nächste Jahr. Ja, alles gut.